unserem Leben verlassen wir uns viel zu oft auf unseren Verstand. Dabei ist ja nicht allein das Herz und die Seele unseres Lebens. Vertrauen Sie mehr Ihre Intuition, nutzen Sie Ihr Bewusstsein. Ihr Verstand könnte Ihnen einen Streich spielen.